Katze schnurrt, ist die Welt so schön, dann schaut sie verliebt mich mit beiden Augen an. Wenn die Katze schnurrt, denke ich daran, wie die Welt so schön für uns alle sein kann. Wenn die Katze schnurrt,